Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch mit Göttinnen. Ich freue mich, euch heute wieder mal eine ganz besondere Frau der neuen Zeit vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lisa Albrecht. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, ich auch. Und ich würde dich jetzt gerne vorstellen, damit alle wissen, wer ist Lisa Albrecht überhaupt. Aber wahrscheinlich sind auch Zuschauer dabei, die dich schon kennen, aber für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, hier die Übersicht. Lisa Albrecht ist Mutter, Bloggerin und Redakteurin. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie vor 6 Jahren einen sehr erfolgreichen Blog, Ich lebe grün, ins Leben gerufen. Mit 68.000 Seitenaufrufen im Monat ist das schon ein sehr, sehr erfolgreicher Blog. Und es ist auch gar kein Wunder, weil das Thema dieses Blogs ist eben auch der bewusste Lifestyle. Und alles, worüber Lisa berichtet, hat auch etwas mit ihr selber zu tun. Also mit Gesundheit, mit bewusstem Leben, mit chemiefreiem Leben, barfuß laufen. Also ganz, ganz viele Themen, die letztendlich dem Leser helfen, einen Weg zu finden in ein bewusstes oder sogar göttliches Leben. Ich freue mich heute auf dieses Gespräch. Ja, liebe Lisa. Ja. Jetzt wird's ernst. Ich möchte gerne von dir wissen, wie definierst du die Göttlichkeit im Alltag oder welche Bedeutung hat sie für dich? Ich finde, Göttlichkeit ist natürlich so ein Wort und wahrscheinlich die meisten, wenn sie das erstmal hören, denken an Religion. Mhm. Ganz klar, Gott. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe das ganz einfach. Für mich, also ich mag gerne praktische Dinge und ich bin jetzt auch nicht so religiös. Mhm. Für mich ist einfach Göttlichkeit etwas, wenn ich selbstbestimmt leben kann. Mhm. Das ist für mich die absolute Göttlichkeit, wenn ich die Dinge, die ich liebe, machen kann, wenn ich selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. Das ist einfach, ja, es gibt nichts Besseres und dadurch wird mein Leben so, so viel besser und schöner und dann alles, was so um mich herum passiert, ist dann irgendwie göttlich. Also aus dieser Einstellung heraus. Also das ist so die Göttlichkeit, die ich sehe. Also was, also im Alltag. Genau. Das ist für mich Göttlichkeit. Ja, du hast es ja letztendlich auch umgesetzt in deinem Leben. Also du hast dadurch, dass du dich entschlossen hast, eben auch beruflich das zu tun, was du liebst, nämlich diesen Blog mit deinem Mann zu gründen, hast du ja schon den Schritt in diese Richtung getan. Ja, also, und die Themen, die du dort bearbeitest, sind ja alles Themen, die letztendlich, wie ich es eben schon gesagt habe, auch eine Rolle in deinem Leben spielen. Ich bin, also wenn ich auf deinen Blog gehe, bin ich immer sehr beeindruckt über diese Themenvielfalt. Und es ist wirklich so. Also man findet eigentlich zu jedem Aspekt eines bewussten Lebens etwas bei dir. Und dann frage ich mich immer, also 6 Jahre sind zwar eine lange Zeit, aber eigentlich nicht so lange, dass man so einen Umfang und so einen Fundus erschaffen kann. Wie kommen denn diese Themen zu dir? Also ist das einfach so, dass du im Alltag dann Dinge erlebst und sagst, okay, das ist jetzt ein interessantes Thema für den Blog? Oder wie ist das Ganze losgegangen bei dir? Och, das ist ja wirklich schon eine lange Geschichte. Also ja, ich lebe grün ja schon seit 2010. Aber also ich blogge eigentlich regelmäßig seit 2014 ungefähr. Also davor habe ich das immer mal so gemacht, wenn ich ein bisschen Zeit hatte. Einfach aus, ja, und ja, das sind tatsächlich alles Themen, die mich interessieren, die mir so im Alltag passieren oder wenn ich mit jemandem mich unterhalten habe und ja, er hat dann mir irgendwas erzählt und das inspiriert mich natürlich und dann ich forsche auch immer ein bisschen da, also recherchiere und schaue, ob da was dran ist und ja, also ich bin auch so jemand, also ich finde alles super spannend und heute beschäftige ich mit einem Thema und morgen vielleicht schon mit dem nächsten. Also ich bin jetzt vielleicht nicht in allen Themen super tief drin. Also ich bin jetzt nicht so Experte für ein ganz super bestimmtes Thema, aber ich mag es einfach auch gerne so diese Vielfalt und ja, es gibt natürlich Themen, die mich mehr bewegen und dann welche, die jetzt nicht so spannend sind. das sieht man auch im Blog, also ich habe da schon so einen Schwerpunkt auf Gesundheit, Ernährung. Jetzt vielleicht grünes Gärtnern ist bei mir nicht so vertreten, obwohl ich das auch gerne mache und gibt es auch, aber eben nicht so intensiv. Ja, und genau, so hat sich das entwickelt. Ja, und angefangen, wie ich überhaupt dazu kam, ja, da müsste ich auch wieder ein bisschen ausholen. Das war so, ich habe eigentlich Design studiert, Kommunikationsdesign, und das war schon immer mein Traum, als Designerin zu arbeiten, in einer Agentur und kreativ zu sein und zu zeichnen. Also ich habe schon als Kind unglaublich viel gezeichnet und ja, auf jeden Fall, ich habe das alles geschafft, habe mein Studium abgeschlossen und irgendwann habe ich gemerkt, so dieses Agenturleben, das ist nichts für mich. Ich bin sehr ungern angestellt. Also das hat irgendwie nicht funktioniert. Also ich wollte immer selbst Entscheidungen treffen und dann wurde ich selbstständig und hatte meine eigene Agentur und hatte Kunden, also es lief gut. Mein Mann hat auch, also wir haben das immer zusammen gemacht. Und irgendwann, das war, ich glaube, das war so 2013 oder so, oder vielleicht schon 2012 ging das so, fing es an, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Also es war einfach nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe. Also es gab weder irgendwie so Stress, aber also ich hatte gute Kunden, das Geschäft lief gut. Also eigentlich würde jeder sagen, ey, ja. Was hast du für Probleme? Mach einfach dein Ding und gut ist. Ja. Aber ich weiß nicht, es war hier drin einfach nicht mehr stimmig. Und ich war immer so unter Spannung und also mir ging es auch gesundheitlich immer schlechter. Also und dann fing ich an so zu schauen, was ist denn hier los und warum. Und ich war auch schon ganz lange Vegetarierin aus ethischen Gründen. Also schon im Studium noch viel früher. Dachte, ja gut, vielleicht vertrage ich irgendwas nicht. Ne? Also man denkt jetzt erstmal, das ist bestimmt, man hat einfach irgendwas, also so, man wird einfach krank und man hat irgendwas. Klar. Da habe ich Heuschnupfen entwickelt und ich hatte Magenprobleme, extreme und also ich könnte jetzt so aufzählen, das hat sich immer so irgendwas immer dazu, kam immer so dazu. Ja, und ich meine, wenn man mal beim Arzt war und so immer nach Hause geschickt wurde, ohne dass es einem hilft, dann fängt man irgendwann an, selbst sich Fragen zu stellen, was ist hier los? Ja, und so kam ich dann dazu, dass ich mich immer mehr beschäftigt habe mit Alternativen und deswegen habe ich mich mit den Themen beschäftigt. Genau, also das war quasi aus Eigenbedarf erstmal. Das ist interessant, weil es geht eigentlich fast allen Menschen so, die sich auf einen bewussteren Weg begeben, dass sie so ein Schlüsselerlebnis haben. Und bei vielen ist es eben die Gesundheit, die dann auf einmal nicht mehr mitmacht. Ja. Wie war das denn in deiner Kindheit? Bist du denn schon sehr bewusst erzogen worden? Oder also weil du ja sehr aufgeschlossen auch diesen ganzen Themen schon warst, also du hast dich dann auf die Suche nach alternativen Heilmethoden gemacht. War das etwas, was von zu Hause auch schon angelegt war in dir oder war das nie ein Thema in eurer Familie? Ich muss gerade überlegen, schwer zu sagen, aber ich glaube, das war nicht so ein Thema. Das war eher so, also ich kenne das auch nur so, also man bekommt das ja so erzählt, immer in meinen ganz jungen Jahren, also ich glaube mit 4 oder mit 5 bin ich selbstständig, habe mich in einem Kurs angemeldet zum Tanzen. also ich habe irgendwie alles selbst in die Hand genommen. Eine gute Freundin von mir hat mir erzählt, also sie ist 5 Jahre älter und sie war sowieso eine große Schwester für mich, eine Nachbarin. Sie meinte, in den Sommerferien kam sie zu uns und meinte so, komm, wollen wir mal spielen gehen? Und ich meinte so, nein, ich muss für die Schule lernen. Okay. Meinte sie so, wie jetzt für die Schule lernen? Du gehst doch gar nicht zur Schule. Ja. Und ich gehe bald in die Schule dann und jetzt muss ich aber. Ich möchte auch gut sein. Also das sagt schon so einiges aus, denke ich. Genau. Also wenn man auch so ein bisschen sich mit Psychologie beschäftigt hat, auf jeden Fall warum das mit der Werbeagentur nicht funktioniert hat, ist einfach auch so, ich war extrem auf Leistung, also fixiert, schon von klein auf. Klar hängt das mit dem Elternhaus zusammen. Und das musste ich erst feststellen, nachdem ich einfach ja, viel zu viel von mir verlangt habe und irgendwann auch Panikattacken entwickelt habe und so weiter. Also es war ganz, ganz furchtbare Zeit. Und ich meine, irgendwann war ich einfach so weit, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss und ich fange neu an. Und da wurde ich auch immer bewusster einfach. Und ja, da musste ich raus. Genau. Ja, du hast gesagt, dass du dann deine Ernährung umgestellt hast und eben dein Leben verändert hast. Aber vorher hast du auch erwähnt, dass du eigentlich die berufliche Tätigkeit immer mit deinem Mann gemeinsam durchgezogen hast. Wie war das denn für deinen Mann dann in dem Moment, als du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Weg, ich will aus der Agentur raus, ich will was anderes machen. Hat der dich da immer gleich unterstützen können oder war das auch so ein Prozess, mit euch beiden, den ihr eben auch für euch durchlaufen musstet? Also mein Mann war echt froh. Echt? Er war froh, weil er ist, also wir sind uns sehr ähnlich. Aha. Ich glaube, als er mich kennengelernt hat, hat seine Schwester gefragt, und wie ist sie denn so? Also, weil sie hat mich noch nicht gesehen und wollte einfach mal so den ersten Eindruck hören und er meinte so, so wie ich, nur in weiblich. Sehr schön. Also wir sind total ähnlich und er hat sich auch nicht so wohl gefühlt. Also es ist auch nicht so sein Ding gewesen. Das haben wir auch beide so festgestellt. Und also er ist auch sehr gerne selbstständig. Deswegen haben wir das auch zusammen gemacht. Aber es war überhaupt kein Problem und er wollte auch gerne raus aus der Stadt. Und also wir sind dann auch umgezogen und also wir haben wirklich alles verändert. Also nicht nur die Agentur einfach gesagt, so jetzt ist fertig, sondern einfach auch wirklich sind in ein Dorf gezogen. Okay. Hatten nur Natur. Ach schön. Und hatten einen Hund. Also quasi komplett das, was ich mir eigentlich auch immer so vorgestellt habe, aber nicht gemacht habe. Also ich wusste aber auch gar nicht, dass ich das möchte. Ja. Also erst als ich dann so mich mit mir beschäftigt habe, auch so viele Sachen aus der Kindheit ausgepackt habe, sie analysiert habe, also wirklich, ich habe versucht auch einfach zu verstehen, wo kommt das her? Also diese ganzen Gefühle in mir, die so erstmal so negativ waren, was ist das, warum fühle ich mich so schlecht? Und so nach und nach hatte ich so einfach Momente und die Puzzlestücke, die kamen einfach zusammen und dann hatte ich dieses Bild und das hat sich sehr gut angefühlt, ja. Das heißt, du hast dich einfach auf diesen Weg begeben, du hast das angenommen, was du letztendlich durch deinen Körper oder das Leben einfach gespiegelt bekommen hast und hast dann Stück für Stück die Dinge umgesetzt, ohne zu wissen, wie das Ziel aussieht eigentlich, oder? Ja, also mir ging es auch zu der Zeit so schlecht, ich konnte teilweise nicht aus dem Haus rausgehen, weil ich so Panikattacken hatte. Also ich dachte, das ist jetzt das Ende. Wirklich, also in der Situation ist es so schwer, da irgendwie Mut zu fassen und zu sagen, ich mache jetzt mal was. Mhm. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich so eine Situation hatte. Also das kann man im Nachhinein natürlich sagen. Wenn man drinsteckt, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich, dass mein Körper mich quasi gezwungen hat, etwas zu verändern. Und ja, mich zu beschäftigen. Natürlich, es gibt auch die Alternative, wenn man zum Arzt geht und er sagt so, ja, nehmen Sie mal die Tabletten und erst mal Kopf ausschalten. Und das habe ich alles immer abgelehnt. Also ich habe auch so eine Sitzung in der Woche gehabt bei so einem Therapeuten, weil ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll am Anfang. Und er hat sich immer gewundert, ich kam mit so einem Tagebuch und immer so täglich aufgeschrieben, wie ging es mir, was hatte ich für Gedanken und so, was? Und sie haben sich schon so viele Gedanken gemacht. Er hat sich so ein bisschen gewundert, dass es auch so viele Patienten, also er meinte so, die meisten wollen irgendwie gleich so eine Pille bekommen, die alles auflöst, aber das gibt's eben nicht. Ja, genau. Genau. Wahnsinn. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr bewusst gewesen im Grunde, ne? Dass du dem Ganzen auf den Grund gehen wolltest und nicht von außen die Hilfe erfragt hast. Was hast du denn, oder du hast gesagt, du hast vieles verändert, aber was hast du denn genau verändert? Also du hast deine Ernährung verändert, haben wir eben gehört, in Richtung vegan. Du bist in die Natur gezogen und hast eben die Arbeit losgelassen, die dich nicht glücklich gemacht hat. Was hat sich denn sonst noch verändert in deinem Leben? Ich bin einfach viel bewusster geworden. Mhm. Also ich konnte durch diese Veränderung, gehe ich ganz anders mit mir um. Mhm. Also ich merke Dinge, die einfach sich nicht stimmig anfühlen oder Stress machen, ich mache sie einfach nicht mehr. Gut. Oder ich versuche, sie zu reduzieren. Also man kann, manchmal gibt es Dinge, die muss man machen, leider. Also wenn man jetzt nicht komplett aus der Gesellschaft aussteigen möchte oder so, also das möchte ich nicht. Ich bin ein Teil von dieser Gesellschaft. Aber man muss nicht alles mitmachen. Und einfach sich darüber bewusst zu werden, dass man nicht wirklich, also niemand hat etwas zu sagen. Man kann selbst entscheiden und auch so diese, ich hatte früher auch so Angst, was die Leute denn denken können. Was können sie alles denken? Und das Lustige ist, dass die gar nicht so viel denken. Genau. Also das ist auch aber so eine Entwicklung. Ja. Das kommt nicht von heute auf morgen und das, also ich finde, das hat sich unglaublich verändert. Mhm. Also mir ist heute so ziemlich egal, was die Leute denken. Okay. Jeder kann denken, was er mag. Genau. Ich habe auf deinem Blog eben auch schon einige Artikel gesehen. Da geht es dann eben auch um dieses chemiefreie Leben, was für mich ja auch eine ganz große Bedeutung hat. Wie sieht es denn also ganz genau bei dir zu Hause aus? Machst du viele Dinge selber oder sagst du, okay, ich mache jetzt einen Teil selber, habe aber nicht die Zeit und kaufe dann lieber mal Ökoprodukte ein, um mir das Leben zu Hause auch dann mal leichter zu machen? Weil letztendlich kann das ja auch in Stress ausarten, wenn man alles nur noch alleine machen will. Hast du da einen bestimmten Weg oder ist es auch so, dass du sagst, naja, ich lasse das immer auf mich zukommen und entscheide dann individuell im Alltag? Also ich finde, man kann nicht 100% grün leben. Also ich erlebe auch so manchmal, es gibt Leute, die kommen dann auf mich zu, da schreiben mir eine E-Mail und sagen dann, ey, aber du hast da jetzt was mit Plastik vorgestellt oder das ist aber jetzt, da ist Zucker drin oder also. Und ja, ich mache auch meine Erfahrungen und ich muss auch gucken, wie ich irgendwie zurechtkomme. Mhm. Im Haushalt machen wir das so, dass wir teilweise selbstgemachte Sachen benutzen und teilweise kaufen. Ja. Und das variiert auch je nach Zeitlust und Geldbeutel. Also das ist immer so ein Spagat. Ja. Und man muss einfach immer gucken, was ist gerade wichtig. Genau. Ja, genau. Du hast ja auch noch, hast ja nicht nur die Arbeit und deinen Haushalt, du hast ja auch noch eine kleine Tochter vor 2 Jahren. Das ist ja nur auch schon wirklich eine große Herausforderung im Alltag. Ja, wie ist das denn mit dem Muttersein bei dir? Hat sich das in den letzten Jahren auch nochmal verändert? Guckst du da auch auf Dinge, die du vielleicht am Anfang noch nicht so auf dem Schirm hattest, wenn es um die Erziehung zum Beispiel geht, deiner Tochter? Also ich muss sagen, ich habe noch kein einziges Buch gelesen, wie man jetzt Kinder erziehen sollte. Ja. Und ich vermute, dass ich das vielleicht auch nicht machen werde, wobei ich weiß auch, man soll nie sagen. Also es kann auch sein, dass ich, ich versuche, also ich analysiere sehr viel. Also vor allem durch diese ganze Analyse, die ich vor dieser Zeit machen musste, also mit Panikattacken und so weiter, als ich mein Leben auf den Kopf gestellt habe, habe ich schon sehr gut gelernt, auch wirklich so zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, warum verhält man sich in der Situation so und was ist der Auslöser und was, wie kann ich das jetzt umgehen, also oder verhindern, dass das nicht so weit kommt. Mhm. Und Also ich analysiere sehr viel und versuche auch mit meiner Tochter, also wenn wir Situationen haben, die jetzt nicht so toll waren, dass man das aufarbeitet, dass man da, ja, also ich möchte nicht, dass sie irgendwie diese ganzen, also das, was ich erlebt habe, möchte ich nicht, dass sie diese gleichen Muster mitbekommt, die ich jetzt in mir drin hatte, und versuche auch ganz klar mir, also mir bewusst zu werden, dass ich das nicht auf sie übertrage. Und ja, versuche sie eben in ihren Fähigkeiten einfach zu fördern und jetzt nicht sie zu erziehen. Ja, also ich möchte gar nicht so erziehen, dieses klassische Ding durchziehen, sondern ja, und natürlich, ich denke, die meisten haben auch vergessen, wir haben doch eine Intuition. Genau. Und ich höre einfach in mich rein und ich merke schon, ob das irgendwie gut ist oder vielleicht eher nicht. Also ich habe schon so ein Bauchgefühl und folge auch meinem Bauchgefühl. Und das tut auch sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, und die Kinder haben ja auch eine Intuition, ne? Und sich manchmal auch darauf einzulassen, der Intuition der Kinder zu folgen, ist nicht immer ein schlechter Berater, sage ich mal. Ja. Wir haben's halt ich bin auch sehr dankbar, dass ich durch diese Vielseitigkeit, also dass ich diese vielen Themen auch schon, also irgendwie alle mal gehört habe, konnte ich bei meiner Tochter das anders machen. Also ich konnte so viele Sachen anders machen von Anfang an. Also ich bin so froh. Was denn zum Beispiel? Wenn du sagst, so viele Sachen, was machst du denn zum Beispiel anders? Ja, es fing schon an mit so windelfrei, das haben wir gemacht. Wow. Das haben wir gemacht, da war sie, ich glaube, 8 Wochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, 4 oder 8 Wochen. Auf jeden Fall war sie noch so klein und ich dachte, oh je, wie macht man das? Und das kam einfach so spontan. Ich habe das überhaupt nicht geplant. Und dann haben wir das einfach ausprobiert und es lief so gut. Das war eigentlich das Beste. Mhm. Ja, und sie war auch schnell trocken und immer angezeigt, wann sie machen möchte, wann nicht. Und das hat echt super geklappt. Mhm. Wir haben das auch mit Ernährung ganz easy gemacht. Also wirklich, sie hat immer bestimmt, was sie gerne mag, was sie nicht mag. Und sie ist so eine gute Esserin heute. Sehr gut. Auch mit dem Stillen, ja. Ich stille immer noch. Ah, toll. Sie ist jetzt, also sie wird im Februar 3. Aha. Ja, und ich stille noch. Das darf man auch gar nicht laut sagen. Dann werde ich erstmal komisch angeguckt von den meisten. Hm. Aber Quatsch, also ich sage das auch laut. Also jetzt hier, ich finde das wunderbar. Das ist auch stimmig für uns beide. Mhm. Muss ja auch so sein. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn das andere anders machen. Mhm. Das muss einfach immer für die Mama und das Kind stimmig sein. Genau. Ja, also es sind einfach so viele Dinge. Das heißt, du führst eigentlich schon ein sehr, sehr bewusstes Familienleben, was du aber nicht könntest, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo angestellt wärst und einen 9-to-5-Job machen würdest. Und da sieht man wieder so, dass letztendlich dann so ein ganzes Bild entsteht, wenn man sich einmal darauf einlässt, mehr auf sich und sein Gefühl zu hören. Ja, das ist ja auch, wenn man das loslässt, dieses, ich muss jetzt einen bestimmten Beruf nachgehen und ich muss das und ich muss dies und ich will auf jeden Fall noch, weiß nicht, ein Haus, ein Pferd und ein Boot. Man muss einfach für sich auch entscheiden, was ist dir wichtig. Genau. Und ich habe dann gemerkt, dass mir eben diese Dinge viel wichtiger sind, wie Familie und einfach auch dieses harmonische Gefühl, was man einfach täglich da ist. Weil so erfolgreich wie wir waren in der Agentur, so viel, also das Geld macht nicht glücklich und dieser Stress ist auf Dauer einfach auch nicht das, was man sich vorstellt. Und klar hatte ich da meine Glücksmomente und ich habe mich unglaublich gefreut, als ein Kunde dann sagte, tolle Arbeit, und aber das ist einfach auf Dauer auch nichts, was mich glücklich gemacht hat. Genau. Ja, es ist total schön, sowas immer wieder zu hören, weil es gibt eben auch immer mehr Menschen, die sich darauf einlassen Und auch das, was du sagst jetzt mit, man darf das nicht laut sagen, zum Beispiel mit dem Stillen. Aber da gibt es ja so viele andere Themen auch. Also wenn man erzählt, man läuft barfuß in der Stadt oder so, das sind ja auch so Themen, die manche Leute echt nur die Stirn runzeln lassen, ja. Aber es gibt auf der anderen Seite so viele Leute, die wirklich auf dem Weg bereit sind und die einem dann spiegeln, okay, es ist absolut in Ordnung. Und das ist eben eine Variante, sein Leben zu führen. Das heißt ja nicht, dass das jetzt für alle gelten muss. Genau. Aber ne, also es geht immer darum, dass man das eben mit sich vereinbaren kann, um dann eben für sich auch ein bewusstes oder göttliches Leben zu führen, wie man das auch nennen mag. Ne? Mhm. Wie ist es denn durch deine oder durch die Veränderung von dir und deinem Mann, ihr habt es ja parallel gemacht, hat sich denn dadurch auch was in eurem Umfeld verändert? Also vielleicht gab es ja anfangs Leute, die gesagt haben, oh Gott, was macht ihr denn da? Wie könnt ihr nur? Die vielleicht heute inzwischen sagen, Hut ab oder ja, also ich lasse mich auch darauf ein. Gab es da solche Reaktionen? Eher weniger. Also ich merke schon, dass die Leute ein bisschen bewusster wurden. Also sie haben ja jetzt einfach von Themen gehört, die sie eben für die, also die waren ja noch ganz fremd für die, aber so groß haben sie sich nicht verändert. Mhm. Also unsere Familien, die sind da war auch schon so viel in Bewegung. Also das ist jetzt schwer zu sagen, dass das jetzt durch uns irgendwie, wir wohnen, meine Schwiegereltern wohnen hier nicht weit weg von uns und also sie sind auch sehr offen und ziemlich bewusst und auch bei meinen Eltern hat sich viel getan. Also es ist schon so, aber trotzdem gehen sie ihren eigenen Weg. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil es ist ja auch, also ich möchte auch nicht, dass jemand kommt und sagt, hier, so und so musst du leben. Das ist ja Quatsch. Jeder hat ja seinen Weg und auch sein Tempo. Genau. Ja. Ich denke aber auch, die Leute, die so komplett etwas ablehnen, nicht sagen, okay, schön, dass es dir so gut geht und toll, dass du das ausprobiert hast, aber meins ist das nicht so. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen immer, aber. Also sie haben immer etwas, also sie versuchen das irgendwie schlecht zu reden. Mhm. Und ich denke, da haben sie, also die haben einfach ein bisschen Angst, das zuzulassen. Also das könnten, ihr Kartenhaus könnte zusammenbrechen und davor haben sie einfach Angst. Weil diese Veränderung einfach dann, die kommt dann einfach. Man kann einfach nicht mehr so weitermachen, sobald man das zulässt. Und das kann ich aber auch sehr gut verstehen. Und jeder muss wirklich nach seinem Tempo das machen oder eben auch nicht machen. Es gibt sicher auch Menschen, die so mit ihrem Leben, wie es jetzt gerade ist, zufrieden sind und leben bis eben 100 Jahre. Also so leben sie und das ist in Ordnung so. Ja. Gibt es ja auch. Genau. Wir haben vorhin schon mal gehört, dass du auch, also dass die Natur ein Teil von deinem Leben darstellt. Also ihr wohnt sehr naturnah. Wie sieht es denn in deinem täglichen Alltag aus? Gehst du viel in die Natur? Hilft sie dir auch, sage ich mal, in stressigen Momenten wieder zur Ruhe zu kommen? Ja, da wir zwei Hunde haben, bin ich so oder so unterwegs. Mhm. Und also ich finde, das ist einfach unglaublich wichtig, allein weil man, also die körperliche Bewegung, das motiviert und baut Stress ab und man kommt einfach so, man bekommt so innere Ruhe und ich finde das auch sehr entspannt, einfach mal so in den Wald reinzuschauen und ja, einfach die Bäume und ich versuche da auch so ein bisschen achtsamer durch den Wald zu gehen und mich wirklich nur auf eine Sache zu fokussieren, dass ich die Blätter unter meinen Füßen oder wie es irgendwo knackt oder was auch immer gerade passiert, einfach mal das Gehirn auszuschalten und einfach nur da zu sein. Natürlich mit zwei Hunden und einem Kind ist das ein bisschen schwierig, aber ja, ich finde die Natur, also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man jeden Tag im Büro sitzt und nach Hause kommt und dann da weiter sitzt. und nichts getan hat. So, also man war wieder irgendwie spazieren oder... Genau. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben über das Barfußlaufen und das ist ja schon auch ein Thema bei ganz vielen Menschen, die bewusster werden. Wann bist du zum Barfußlaufen gekommen und was bedeutet für dich das Barfußlaufen? Also hat es hat natürlich einen gesundheitlichen Aspekt, das wissen wir alle, aber hat es für dich auch noch einen anderen Hintergrund? Ich fühle mich so geerdet, wenn ich barfuß laufe. Genau. Weil dieser Kontakt einfach, wir kennen das ja gar nicht mehr, weil wir so oft Schuhe anhaben, aber einfach den Untergrund zu spüren, das ist enorm. Und man bekommt so viele Informationen, das hat man, also das unterschätzen wir. Genau. Und also ich mag das auch sehr gerne, wenn ich dann im Garten irgendwie Radieschen pflanze und spüre irgendwie noch die Erde zwischen den Zehen. Das ist einfach unglaublich. Einfach diese Verbundenheit mit dem, wo ich auch gerade bin. Genau. Also das ist auch gemeint eigentlich. Ja, also so geht es mir und meiner Familie eben auch, seitdem wir das eben auch immer häufiger machen. Das ist einfach so eine Wohltat, also auf einmal auch zu spüren, so was von unten kommt. Und ich werde dann immer gefragt, so, ja, aber das tut doch weh. Also da kann man doch nicht drüber laufen. Aber das verändert sich eben auch, finde ich. Hast du die Erfahrung auch gemacht, dass man auf einmal auch über grobe Dinge laufen kann und die eigentlich gar nicht mehr so wehtun? Ja. Genau, also man gewöhnt sich dran und also ich merke das jetzt auch nicht. Und ich freue mich auch, also leider im Winter, also ich trage jetzt, also im Sommer mache ich das natürlich viel, viel häufiger, also richtig barfuß laufen. Sonst habe ich auch immer so Barfußschuhe an. Ja. Im Winter, also ich habe jetzt ganz normale Winterstiefel, weil ich die noch hatte und irgendwie, ja, also ich vermisse das Gefühl, das gibt einem so viel. Genau. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also so dann, wenn es richtig kalt wird, habe ich auch keine, es gibt ja auch Barfuß-Winterschuhe, aber die habe ich mir auch noch nicht zugelegt. Mein Mann hat aber solche. Ehrlich? Ah ja, genau. Cool. Ich denke mir immer so, ja, das, was ich jetzt noch habe, das ist auch irgendwie so schade wegzuwerfen. Genau. Ja, ich mache es halt nur so, dass ich halt eben zu Hause sofort die Schuhe wegschmeiße und dann entweder auf Socken oder barfuß rumrenne. Weil ich einfach dieses Gefühl auch brauche, also auch die Muskeln an meinen Füßen auch zu spüren. Ja? Finde ich total spannend. Interessant ist auch, wenn du barfuß läufst, du kannst einfach die Augen auch schließen und du weißt, welches Wetter du hast. Also du brauchst auch deine Ohren auch teilweise gar nicht. Also allein mit den Füßen, was wir alles erfahren. Genau. Also läufst du auch automatisch vorsichtiger, du weißt, ob es geregnet hat, ob du irgendwie jetzt, also das ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ich finde es toll. Ich finde es auch immer ganz toll. Also ich mache viele Dinge, die ich für mein Leben umsetze, mache ich oft mit meinen Kindern gemeinsam. Und je kleiner sie sind, umso offener sind sie für alle Veränderungen und unterstützen mich dann auch in meiner Experimentierfreudigkeit. Und zu sehen, wie die Kinder auch eine Freude daran haben, sich praktisch wieder zu verbinden mit der Natur, das ist für mich immer dann eben auch ein Zeichen, genau das muss richtig sein. Also wenn die Kinder daran auch dann so einen Spaß haben, da muss was dran sein. Man sieht ja auch die kleinen Kinder, die ziehen sofort die Schuhe aus. Ja, genau. Ja. Genau. Meine Kleinste hat auch, die wollte nie Hausschuhe anziehen und damals war ich noch nicht so bewusst und dann haben immer alle gesagt und ich bin auch so erzogen worden, ja, du musst immer Socken anziehen, mindestens Socken anziehen, ja, so, du erkältest dich sonst, kriegst eine Blasenentzündung. Und dann habe ich kürzlich mal einen Bericht gelesen, dass es eben gerade nicht so ist, denn wenn wir wieder beginnen, barfuß zu laufen, dann unsere Füße sind unsere Temperaturfühler und nur wenn die Füße unten kalt spüren, können sie die Körpertemperatur regulieren, sodass wir eben dann nicht mehr krank werden. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, ja, ganz genau, ja. Hat mich auch immer gewundert, warum meine Tochter warme Füße hat. Ja. Denke ich mir, das ist eigentlich nicht möglich. Genau. Aber die sind warm und zieht alle Schuhe aus und dann, ja, genau. Das ist echt spannend. Man muss einfach mal auch ein bisschen Vertrauen haben. Genau. Ja. Das ist es. Es sind immer diese alten Programme, die wir eben abgespeichert haben, die wir gelernt haben. Ist ja nicht bös gemeint von unseren Eltern, die haben es dann auch wieder von ihren Eltern gelernt, aber mal offen zu sein für neue Dinge und nicht gleich zu sagen, nein, also das ist ja völliger Quatsch, ja, sondern zu sagen, okay, vielleicht ist was dran, ich probiere es aus und dann zu schauen. Ne? Mhm. Also das empfehle ich zum Beispiel auch als Göttlichkeit im Alltag, sich auf neue Dinge einzulassen einfach und sich auszuprobieren und hinzugeben und nicht zu sagen, okay, mein Verstand, der sagt jetzt, das und das und das existiert, alles andere existiert nicht. Ja, wie ist das denn, wenn ihr zum Beispiel krank werdet? Werdet ihr überhaupt noch krank, weil ihr euch so gesund ernährt? Oder wie sieht es denn dann aus mit eurem bewussten Leben? Also krank, ich überlege wirklich, weil also meine Tochter war noch nicht krank bis jetzt. Also ich, natürlich, also es ist Quatsch zu behaupten, wenn man sich komplett gesund ernährt und alles toll macht, dass man nicht krank wird. Man wird auch krank, wenn man alles richtig macht, also was man meint, richtig zu machen. Wir werden auch mal krank, aber wir werden auch recht selten krank. Also ich weiß nicht, wir hatten mal eine Erkältung. Ich hatte auch, also meine letzte Erkältung, ich muss überlegen, also ich glaube, ich war nur 2 Tage mal so, wo ich das Gefühl hatte, mir geht es nicht so gut, aber sonst dauert das schon länger. Also ich finde insgesamt, wir sind schon echt fitter. Mhm. Also. Aber ihr würdet dann wahrscheinlich auch Dinge erstmal tun, um zu versuchen, euch selbst zu helfen, oder rennt ihr beim kleinsten Symptom gleich zum Arzt? Nee. Genau. Ja, der Arzt kann auch nicht wirklich was tun. Also ich renne zum Arzt, wenn es wirklich schon, also ich weiß nicht, ich bin auch schon länger nicht beim Arzt. nee, also wir machen einfach, ich trinke dann einfach Apfelessig. Also verdünnt, das hilft unglaublich gut. Okay. Ich versuche einfach, mir ein bisschen Ruhe zu gönnen und esse noch mehr frische Sachen, also so das Erste, was mir so spontan einfällt, wo ich meine, ah, da drauf hätte ich jetzt Lust. Genau. Und der Körper macht das schon. Also ich vertraue auch einfach dieser Selbstheilungskraft, die jeder hat. Mhm. Aber vielleicht auch nicht mehr weiß, dass er sie hat. Und also ich möchte auch nicht die Verantwortung abgeben, weil ich finde, sobald man die Verantwortung abgibt, also an den Arzt, der soll mich jetzt heilen, das ist schwierig, wenn er nicht die richtigen Knöpfe drückt. Genau. Heilung aktivieren. Ja, genau. Das ist dann schwierig, ja. Es gibt bestimmt gute Ärzte, die das sehr gut können, aber ich habe auch nicht so gute Ärzte erlebt und ja. Leider haben sie auch nicht so viel Zeit, um wirklich sich mit dem Patienten zu beschäftigen. Es ist auch gar nicht böse gemeint. Mhm. Klar, aber das ist einfach momentan noch das System. Das ist halt aber das heißt, du vertraust da letztendlich auch dir wieder selber. Mhm. Kann man auch sagen, das ist Göttlichkeit im Alltag, sich selbst zu vertrauen, oder? Ja, ich habe ja auch, weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, ich hatte mit der Schilddrüse eine Zyste. Nein, habe ich nicht gesehen. Da habe ich einfach nur jeden Abend, habe ich mich mal hingesetzt und vorgestellt, wie diese Zyste verschwindet, habe mir so Bilder ausgemalt, wie das dann so passiert oder passieren könnte. Wirklich so exakt ausgemalt, die Zyste und wie sie dann schrumpft und so weiter. Und so mit der Hand und dass ich... ja, ich war zur Kontrolle und sie wollten eigentlich punktieren und also es war irgendwie nicht so schön. Sie ist verschwunden. Mhm. Als ich bei der nächsten Untersuchung da war, das, ich weiß nicht, vielleicht nach einem Monat oder 3 Wochen, also es war also nicht so, musste ich gar nicht so lange warten, war weg und der Arzt meinte, das geht gar nicht. Ja, genau. Sie verschwindet nicht einfach so. Mhm. Und, ja, das ist etwas, was man eben beim sogenannten geistigen Heilen eben macht. Also da gibt's ja auch inzwischen Ärzte, die das machen. Also es gibt auch Ausbildungen für Ärzte inzwischen. Das finde ich total spannend und bemerkenswert. Es hat ein Arzt ins Leben gerufen, der eben selber eben von irgendeinem Heiler mal diese Techniken gelernt hat und gesagt hat, das muss ich unter die Ärzte bringen, weil dann wird es ernst genommen. Es wird nicht ernst genommen, wenn es ein Heilpraktiker oder Schamane macht, dann denkt jeder, aha, Hokus Pokus. Genau. Aber wenn es Ärzte machen und sich darauf einlassen, dann ist es eine Methode, die bei den Menschen einfach auch auf Offenheit dann stößt. Und da habe ich auch ganz viele Sachen drüber gelesen. Es hat mich so berührt. Und die machen das genau so, wie du es beschrieben hast. Es ist eigentlich, aber es funktioniert eben nur, wenn du auch dran glaubst. Also genau. Wenn du da hingehst und sagst, ach, ich gehe jetzt mal zum geistigen Heilen, der legt da irgendwie die Hand drauf und der zaubert es weg, funktioniert es eben auch nicht. Deswegen meine uns selber. Aber ich habe auch gerade ein Bild im Kopf, da war ich noch, war ich bei meinem Opa und hat mir wehgetan. Und er hat einfach seine Hand auf die Stelle draufgelegt und meinte so, jetzt wird's besser. Merkst du schon, es wird besser? Und das hat auch funktioniert. Ja. Es ist einfach nur diese, man muss es annehmen und nicht einfach sagen, ach, Hokus Pokus, das ist Quatsch. Genau. Man muss wirklich, also wirklich annehmen, nicht so tun, wirklich annehmen. Genau. Und ja, also deswegen vertraue ich mir jetzt auch so, weil ich einfach auch gemerkt habe, es funktioniert, ja. Genau. Also ich habe auch so einige andere Sachen so weggezaubert. Ja, genau. Aber das ist das, wo uns die Kinder eben auch immer wieder Lehrmeister sein können, weil letztendlich hat auch irgendein Arzt mal gesagt, auf einem Seminar, der hat gesagt, die besten Heiler oder die besten Ärzte sind die Mütter. Weil sie eben mit der Kraft der Liebe eben auch oftmals heilen, so wie welchen, wie dein Opa das jetzt gemacht hat, ne? Hand auflegen, Bauch massieren und gut zusprechen. Das sind im Grunde die Techniken, die letztendlich Heilung ja auch auf den Weg schicken. Und wenn ein Kind, das ja überhaupt noch nicht programmiert ist, ja, und noch nicht weiß, was hilft mir nicht, auf sowas reagiert, also dann muss da mehr dahinter stecken, als die Wissenschaft bisher sozusagen belegt hat. Ja. Außerdem macht man das ja auch wieder aus dem Instinkt heraus. Also genau. Ich versuche bei allen Themen zu überlegen, was ist eigentlich logisch? Ja. Wie war das denn früher? Ja. Auch so, so wichtig, um einfach zu überprüfen, will mich da jemand irgendwie einfach nur irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Wie war das denn früher? Ja. Und wenn man sich wehtut, das ist das Erste, was man macht, ist Aua. Man hält sich irgendwie fest und versucht, sich selbst zu trösten und durch diese Geborgenheit oder was auch immer man dann in dem Moment versucht zu empfinden, eben, ich denke, die Selbstheilungskraft auch zu aktivieren. Und das ist ja auch nichts anderes, wo ich da gemacht habe oder dann bei den Kindern, was wir machen. Ja. Genau. Ja, sehr spannend. Wobei ich mich auch sehr gerne daran erinnere, was haben unsere Vorfahren gemacht. Also meine Oma zum Beispiel, die hat sehr naturverbunden gelebt und die hat eben auch Dinge in ihrem Alltag gehabt, an die ich mich jetzt heute gerne erinnere, weil die in unserer heutigen Gesellschaft einfach völlig verschüttet worden sind. Ja, also da gibt es auch immer ganz gute Ideen, die man sich holen kann. Ja, Mensch, was hast du denn noch so für Tipps für Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, ich fange jetzt an, ich stehe jetzt am Anfang meines Weges, ich möchte grüner leben, ich möchte was verändern, was jetzt nicht komplett alles auf den Kopf direkt stellt, sondern wie würdest du sagen, steigt man am besten in diese Thematik ein? Also ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist, alles auf einmal verändern zu können. Das funktioniert nicht. Genau. Die wenigsten schaffen das. Und also wirklich, das sollte man nicht tun. Das belastet den Körper, das überfordert einen. Und ja, das funktioniert nicht. Und dann ist man enttäuscht und will das erst recht nicht mehr versuchen. Mhm. Also, man soll wirklich eins nach dem anderen umstellen und einfach auch so in sich reinhören, was ist für mich am wichtigsten und auch damit anzufangen. Und dann spürt man da auch so die ersten Erfolge, die motivieren einen wieder und dann hat man auch so die Motivation weiterzumachen. Mhm. Ich finde so mit Ernährung, das ist vielleicht so ein fällt. Das, ich meine, man muss ja täglich essen. Damit beschäftigt man sich dann auch automatisch mehr und da kann man auch sehr viel verändern. Und das wirkt sich ja nicht nur auf die Gesundheit aus, sondern auch so auf die Umwelt. Mhm. Also ich finde, da sollte man auf jeden Fall, also eigentlich sollte jeder sich mal mit Ernährung beschäftigen. Ja. Ernährung ist ja auch etwas, was wir müssen essen. Also Ernährung ist eigentlich das Wichtigste, um zu überleben. Und es wird heute so wenig sich mit Ernährung beschäftigt. Mhm, genau. So viele Dinge sind wichtiger geworden. Aber in Wirklichkeit, wir brauchen Essen, um zu überleben. Das ist so. Und die Ernährung sollte Nummer eins sein. Mhm. Oder zumindest sehr weit vorne. Was sagst du denn, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, das ist alles theoretisch ganz toll, aber ich arbeite halt von morgens bis abends und ich habe halt nicht die Zeit und an meinem Arbeitsplatz gibt es jetzt keine Kantine mit gesundem Essen. Was würdest du denn solchen Menschen dann empfehlen, dass sie langsam beginnen können, was zu verändern? Man kann zum Beispiel einfach von zu Hause aus etwas mitnehmen. Das ist eine Option. Mhm. Ich finde, das ist das ist nur eine Ausrede. Genau. Ist jemand wieder nicht bereit, einfach mal anzufangen? Genau. Also wenn man wirklich bereit ist, dann denkt man einfach, weiß nicht, man frühstückt einfach mal gesünder. Einfach mal das eine. Gut, von mir aus auf der Arbeit funktioniert das nicht, aber man hat schon diesen Start gemacht. Mhm. Ja, und arbeitet sich eben langsam vor. Also ich finde, wenn man möchte, dann gibt keine Ausreden. Ja. Genau. Also eigentlich muss man niemanden motivieren, bewusster zu leben, sondern das kommt dann wahrscheinlich von ganz alleine. Ne? Ja, also ich sehe das auch so mit dem Sport. Mhm. Ich höre das, ich weiß nicht wie oft, dass man, ja, wenn man kleine Kinder hat, dann kann man keinen Sport machen. Mhm. Ich habe keine Zeit. Ich habe, also wirklich, also ja, hauptsächlich man hat keine Zeit. Genau. Ja, was macht man denn? Also man muss ja irgendwie das Kind betreuen. Also man spielt mit dem Kind, man macht irgendwas mit dem Kind. Dann macht man kann doch zusammen Sport machen. Also genau. Mach das so, ja. Ich schalte dann so ein Workout ein, ja, mach so ein YouTube-Video, stelle das irgendwo hin und dann fange ich an, irgendwie rumzuhampeln. Und meine Tochter macht mit, wir haben so einen Spaß und danach bin ich total erledigt, habe meinen Sport gemacht. Genau. Ja, und es geht, es müssen ja auch keine halbe Stunde am Stück sein, es reicht auch 10 Minuten oder so und man macht das am Tag verteilt oder Hauptsache man macht's. Genau. Ja, das ist ganz witzig, dass du das Beispiel anbringst, weil ich habe es eben genauso gemacht mit meinen 4 Kindern. Das ist lustig, weil sie hatten da auch immer so einen Spaß dabei. Und ich habe irgendwie was Sinnvolles gemacht für mich, aber die Kinder auch sinnvoll bespielt und nicht gesagt, oh, setz dich jetzt mal vor den Fernseher und sei mal ruhig, Mama muss noch machen. Ja. Es war auch wieder was man sozusagen mit dem Kind gemeinsam erlebt hat. Und das fördert ja auch dann wieder die Bindung und die Beziehung auch zum Kind. Ja, aber das sind so intuitive Dinge eben. Also, ja, da muss man. Ja, ich hätte auch sonst keine Zeit, um eine halbe Stunde irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen. Das geht gar nicht. Also, weiß ich nicht wann. Und das sind so Dinge, man muss einfach schauen, wie man sie im Alltag integriert, dass man da einfach auch bereit ist, okay, dann habe ich eben keine halbe Stunde Intensivsport, aber dafür auch Spaß mit Kind. Und genau. Man hat das irgendwie verbunden, ja. Genau. Ja, super. Mensch, du, die Zeit läuft davon und wir könnten ewig weitererzählen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal haben, dass du den Zuschauern erzählst, wo sie dich genau finden. Auf welchen Plattformen bist du zu finden? Also auf dem Blog? Ja, am einfachsten ist das, also mich auf dem Blog kann man das sehr gut finden. Mhm. Das ist also unter ichlebegrün.de und da sieht man dann auch alle weiteren Kanäle, die bewerben wir natürlich präsent irgendwo auf der Startseite. Ja. Also es gibt eine Facebook-Seite, es gibt ein bisschen YouTube gibt es auch, Instagram, also quasi so die normalen, die Standardkanäle, die man heute so hat. Genau, also da kann man auf Instagram jetzt sozusagen auch zuschauen, was du so im Alltag machst, oder? Genau. Teilst du dein Leben. Genau. Ja, sehr schön. Ja, Mensch, das war super, super spannend. Wir haben wieder mal in diesem Interview, oder es ist eigentlich in jedem Interview so, dass immer wieder neue Themenbereiche eröffnet werden. Es ist so spannend für mich. Ich dachte so, nach 10 oder 15 Interviews wird es irgendwann langweilig. Aber es ist wirklich so spannend und auch das jetzt war heute wieder so ein Geschenk. Ich danke dir ganz herzlich. Und wünsche dir weiterhin alles, alles Liebe, dass der Blog noch erfolgreicher wird und ja, du ein bewusstes Leben mit der Familie so weiterleben kannst. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon hier... genau. Echt viel Spaß gemacht und ja. Also ich bin auch sehr gespannt auf weitere Videos. Mhm. Also, genau. Was andere Teilnehmerinnen, die Göttin im Alltag, was sie erzählen, das Thema ist so spannend, weil jeder sieht das wirklich anders und jeder hat was ganz anderes erlebt. Ja. Ja, es ist sehr individuell und sehr unterschiedlich, das kann ich auch sagen. Du bist ja jetzt schon eine der letzten Gesprächspartnerinnen, sage ich mal. Insofern kann ich es schon ein bisschen vergleichen, aber am Ende des Tages ist es letztendlich doch immer wieder so eine Kernaussage, was die Göttlichkeit im Alltag ist. Und das finde ich dann doch auch wiederum sehr, ja, sehr bemerkenswert, dass es eigentlich gar nichts Großartiges ist, sondern ganz simpel. Okay, also nochmals herzlichen Dank dir, liebe Lisa. Und bei euch möchte ich mich auch sehr herzlich verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr habt euch auch inspirieren lassen können. Und wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.